dem ewig Lebenden, von Johannes R. Becher. Als es geschah, an jenem 2. März, das leiser, immer ferner schlug sein Herz, da war ein Schweigen wieder und ein Weinen. Um Stalins Leben bangten all die Seinen. Und als verhaucht sein letzter Atemzug, da hielt die Taube ein in ihrem Flug und legte einen goldenen Ölzweig nieder. Die Völker alle sangen stille Lieder. Du hast um Lenin trauernd uns gelehrt die Trauer, wie man einen Genius ehrt, so sprach das Volk. Die Erde schien zu beben. Wie Lenin lebt, so wird auch Stalin leben. Vor Stalin neigte sich herab zum Kuss auf seine Stirne Lenins Genius. Die Völker aber hatten sich erhoben, um an der Bahre Stalins zu geloben. Wen so wie dich die Welt zu Grabe trägt, des Herz im Herz der Völker weiterschlägt. Dein Atem weht in unserer Fahnenwehen, dein Name lebt in leuchtenden Alleen. Den Namen Stalins trägt die neue Zeit. Lenin, Stalin sind Glücksunendlichkeit. Begleitet Stalin vor die rote Mauer. Erhebt euch in der Größe eurer Trauer. Seht über Stalins Grab. Die Taube kreist, denn Stalin Freiheit, Stalin Frieden heißt, und aller Ruhm der Welt wird Stalin heißen. Lasst uns den ewig Lebenden Lob preisen.